Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 31 von Gabelbissen. Euch wird sicherlich auffallen, dass der Klang heute ein bisschen anders ist, als ihr normalerweise von diesem Podcast gewohnt seid. Das liegt daran, da ich bei der heutigen Aufnahme mal mein neues Spielzeug probieren möchte, das Tascam DR05. Kurz zur Erklärung, das ist ein mobiles Aufnahmegerät. Ich habe euch in der ersten Folge 2014 ja schon erklärt, dass ich in diesem Jahr gerne mehr Interviews machen möchte, vielleicht auch mal das Gerät in die Küche mitnehmen oder sonstiges. Und dafür ist eben so ein mobiles Aufnahmegerät wunderbar geeignet. Die normalen Folgen werde ich natürlich dann wie gewohnt im Studio mit dem normalen Mikrofon aufnehmen, aber eben für den mobilen Einsatz kommt dieses Gerät zum Einsatz. Ja, genug der ganzen technischen Rederei, ich würde sagen, kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar darf ich euch in der Folge 31 in den hohen Norden von Österreich entführen. Genauer gesagt geht's ins Waldviertel. Und da möchte ich mit euch eine Spezialität von dort etwas genauer betrachten. Die Rede ist von den Saumeisen. Saumeisen ist eine Fleischspezialität und ganz, ganz streng genommen ist es eigentlich eine Brühwurst. Man, die Form, wenn man so eine Saumeise vor sich liegen sieht, naja, erinnert an alles andere, nur nicht an eine Brühwurst. Man kann sich das in etwas so vorstellen, wie wenn man eine Faust hat und die wird man mit einem Schweinsnetz umziehen. So ungefähr sieht eine Saumeise aus. Saumeisen sind übrigens eine bäuerliche Speise, also es kommt traditionell von den Bauern und aufgrund dessen ist es auch relativ schwierig, historische Nachweise zu finden, da eben bäuerliche Gerichte selten historisch genauestens erfasst wurden, so wie wir zum Beispiel jetzt vom gesiedeten Rindfleisch den Tafelspitz kennen. Eins weiß man aber, die Saumeise wurde früher und wird auch teilweise heute noch traditionell zum sogenannten Sautanz serviert. Sautanz, kurz zur Erklärung, das ist auch ein bäuerlicher Brauch und hat, obwohl es im Namen ist, eigentlich überhaupt nichts mit der Sau, nein, natürlich nichts mit Tanzen zu tun. Der Sautanz wurde in der Regel immer in der kalten Jahreszeit, sprich Ende Herbst, im Winter abgehalten. Also zu jener Zeit, wo Bauern eigentlich relativ wenig zu tun hatten, da ja die Felder nicht bewirtschaftet werden konnten. Und was genau ist das jetzt? Der Sautanz, da geht es darum, dass in der Früh, ganzzeitig in der Früh, ein hausgezogenes Schwein geschlachtet wurde. Und dieses Schwein wurde dann im Laufe des Tages komplett verwertet, also wirklich komplett. Alles, was das Schwein zu bieten hatte, wurde damals komplett verwertet. Und das bedeutet natürlich extrem viel Arbeit und somit musste jeder von der Familie mithelfen. Ja, natürlich wurden dann auch noch die Nachbarn eingeladen zur Schlachtung. Selbst kam der Örtliche oder der nächste Fleischer zur Hilfe etc. etc. Und dann wurde wirklich das Schwein genommen und es wurden Vielzahl an Köstlichkeiten gemacht. Klar, weil damals war Fleisch jetzt, soll man sagen, eher was Besonderes, was Teures, Mangelware. Und dann musste das Tier natürlich perfekt verarbeitet werden. Und da wurde zum Beispiel daraus die Blunzen gemacht, verschiedenste Arten von Würste, die für den Sautanz ganz berühmte Sauschädelsuppe, es wurde eine Sulz gemacht, es wurden Krammeln gemacht, es wurde das normale Fleisch zugeschnitten, es wurde Geselchtes gemacht, etc. etc. Und natürlich auch Saumeisen. Den Sautanz, den Brauch, findet man heutzutage leider nur mehr ganz, ganz selten. Das hängt unter anderem mit der EU zusammen, denn die EU hat Hausschlachtungen leider weitgehend verboten. Man, es ist zwar in gewisser Hinsicht erlaubt, nur das Fleisch, das man dabei gewinnt, darf nicht verkauft werden. Das Ganze hat angeblich irgendwelche gesundheitlichen Hintergründe. Denn wenn man eine Schlachtung durchführen möchte, muss man sehr spezielle Hygienestandards erfüllen, die von der EU vorgegeben wurden. Tja, die wenigsten Bauern können sich das leisten. In weiterer Folge führt das leider auch zum Sterben der kleinen Fleischereien, denn die können sich einen Umbau auf diese neuen Hygienestandards auch nicht mehr leisten. Ja, und von daher ist eben der Brauch des Sautanz leider zurückgegangen. Aber ab und zu findet man ihn noch und wenn man Glück hat, kann man da auch etwas kaufen. Das Waldviertel liegt ja wie gesagt ganz im Norden und wurde früher, das ist schon ganz, ganz lange her, von den Kelten besiedelt. Und bei den Kelten galt das Schwein zum Beispiel als etwas ganz Besonderes und das wurde dann bei Stammfesten serviert. Allen voran gab es da den Schweinebraten, aber es gab auch schon so eine Speise aus gepökeltem Fleisch. Das war damals schon bekannt, wie man pökelt und da gab es auch quasi so eine Art Vorgänger der Saumeise. Sprich, die Kelten haben für das heutige Gericht die Grundlage erschaffen. Wie es jetzt nun tatsächlich zu der Saumeise kam, kann man aus heutiger Sicht leider nicht mehr sagen. Ähnlich wie beim Tiroler Speck ist es bei der Saumeise so, dass es verschiedenste Varianten gibt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, beim Speck ist es ja so, jeder Bauernhof im Tal oder den Tälern jetzt so gesehen, die haben unterschiedliche Rezepte, wie das Fleisch eng mariniert wird, wie es geräuchert wird etc. Und so ähnlich ist es auch bei der Saumeise. Es gibt gewisse Dinge, die sind ident, zum Beispiel die Grundzutaten. Dann nimmt man faschiertes Hackfleisch, des Weiteren geräuchertes und gebögeltes faschiertes Fleisch. Das Ganze wird dann mehr oder weniger zu dieser Saumeise geformt. Das wäre mal die Basis. Vielleicht noch kurz zum Faschierten ein paar Worte. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie das, was man beim Fleisch oder im Supermarkt kauft. Hier wird verhältnismäßig und einfach ein günstiges Fleisch, das relativ einen hohen Fettgehalt verwendet. Ja. Bei der Saumeise hingegen wird wirklich feines Fleisch genommen, das es nicht so einen extrem hohen Fettgehalt aufweist. Saumeisen sind natürlich durchaus ein bisschen deftiger, aber bei dem Standardfaschierten, was hier verwendet wird, setzt man eher auf ein mageres Fleisch. Ja, wenn man das dann hat, kommen noch die Gewürze dazu, wenn man die drei verschiedenen Fleischsorten hat. Das wird alles schön durchgemischt und dann wird das zu einer Art Kugel geformt. Man darf sich das natürlich jetzt nicht wie eine perfekte Kugel vorstellen, sondern wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ist das so, ja, wie wenn ihr eine Faust machen würde, so circa von der Form. Und wenn man das hat, kommt das Ganze dann in ein sogenanntes Schweinsnetz hinein. Das dient nämlich dazu, dass das Ganze zusammengehalten wird. Ja, und im Anschluss kommt das Ganze in die Selch und wird vom Fleischer geräuchert. Das hatte unter anderem den Grund, damit das Ganze länger haltbarer wird. Und natürlich, wir wissen, Selchen bringt auch jede Menge vom Geschmack. Grundidee war aber wieder mal die Haltbarkeit, da man ja einfach zu der damaligen Zeit keine wirklichen Kühlmöglichkeiten hatte. Ja, und wie bereits erwähnt, es gibt hier kein einheitliches Rezept. Der Unterschied besteht wirklich in der Würzung. Jeder Fleischer, jeder Bauer hat so seine Geheimrezeptur, was denn da so hineinkommt. Zum Beispiel die einen, so kennen sich, die schneiden gern Paprika hinein. Andere wiederum geben nur Pfeffer hinein zum Würzen, dadurch hat das eine extrem pfeffrige Note. Andere setzen auf eine Gewürzmischung, zum Beispiel von edelsüßem Paprika, Pfeffer, Majoran. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und genau das ist es auch, was, wie ich finde, die Saumeise ja so speziell macht. Denn wenn ich vom Fleischer A eine kaufe und vom Fleischer B, das schmeckt nicht identisch, schmeckt anders, obwohl es mehr oder weniger ein und dasselbe Gericht wäre. Die Saumeise ist ja im Ostösterreich sehr beliebt, auch sehr, sehr weit verbreitet dadurch. Aber komischerweise und leider kann man sie nicht im Codex Alimentarius finden. Die Saumeise wird da eigentlich nirgendwo konkret erwähnt. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum es so viele verschiedene Varianten von diesem Gericht gibt. Zubereiten kann man die mehr oder weniger auf drei Arten. Die von mir persönlich bevorzugte wäre die, dass die Saumeise gekocht wird. Mehr dazu dann später bei den Rezepten. Aber man kann die Saumeise auch wunderbar braten oder auch grillen. Ist auch sehr, sehr gut. Das ist halt dann wieder dem persönlichen Geschmack überlassen. So, jetzt bleibt natürlich noch eine Frage zur Saumeise über. Der Name Meise, naja, da könnte man ja auf einen Vogel denken. Ja, aber wenn ich mir die Saumeise ansehe und dann auf den Vogel denke, die schauen sich doch nicht wirklich ähnlich. Dann hat man mal überlegt und geschaut, wo könnte denn das Wort herkommen. Und so ist man auf ein althochdeutsches Wort gestoßen, das sogenannte Meiseli. Und Meiseli bedeutet in unserem jetzigen Deutsch nichts anderes als klein geschnitten. Sprich, Saumeiseli war das klein geschnittene Schwein. Weil einfach das Fleisch klein geschnitten wurde, weil damals konnte man es noch nicht faschieren. Von daher vermutet man, dass der Name kommt. Etwas südlicher in Österreich gibt es eine ähnliche Spezialität der Waldviertler Saumeise. Ich sage absichtlich nur ähnlich, denn sie heißt auch anders. Die wird typischerweise Maischerl oder Maischerlamm bezeichnet. Und der wesentliche Unterschied besteht einmal in der Zusammensetzung des Fleisches, der Zutaten generell. Und zwar wird beim Maischerl ein gekochter Schweinekopf verwendet. Der wird dann faschiert und gemischt mit einem Schweinebäuschel, mit Rollgerste, Knödelbrot, Ei und Knoblauch. Das Ganze wird dann vermengt. Und wenn man formt ein Leibchen daraus und das wird dann ebenfalls in ein Schweinsnetz gepackt. Im Gegensatz zur Saumeise wird hier aber nicht mehr geräuchert, sondern das wird dann gleich verwertet und gekocht. Und im Lavantal gibt es eine ganz, ganz, ganz spezielle Variante, die sogenannten Lavantaler Leberlan. Das ist, naja, kann man sich so vorstellen, eine Art Germterknödel. Und der wird quasi in ein bereits gebratenes Schweinsnetz gegeben. Aber der Germterknödel ist jetzt nicht nur die Germ, also der Germteig, sondern der ist auch gefüllt. Und zwar setzt man hier auf ein gekochtes Bäuschel und rohe Leber oder auch ein rohes Ei. Und das Ganze, diese Mischung wird dann gewürzt mit Majoran und Basilikum, Salz und Pfeffer. Wird zusammengemischt und eben als Füllung für diese Knödel verwendet. Das Ganze wird dann, soweit ich weiß, gekocht und eben kalt oder warm serviert. Die klassische Maischerl könnte ich mir persönlich ja vorstellen zu kosten. Klingt ja jetzt nicht so schlecht. Bei dem Lavantaler Leberlan, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen skeptisch. Gut, wird sagen, genug der Theorie. Mit Vorschlagen gehen wir zu den Rezepten über. Ich habe am Anfang ehrlich gesagt lang überlegt, ob ich ein Rezept präsentieren soll, wie man selbst eine Saumeise machen kann. Im Grunde ist es ja nichts Schwieriges. Ich meine, ich habe es ja selbst noch nicht gemacht. Ich habe einige Rezepte gefunden und mir die durchgelesen. Wäre eigentlich relativ einfach. Ich hatte nur ein Problem dabei, das nachzumachen. Mir hat die Selchmöglichkeit gefehlt. Ich habe nirgendwo eine Räucherkammer, eine Selch, wo ich das selchen könnte. Ja, und der Saumeise nicht geselcht, das kann nicht viel. Darum habe ich mir gedacht, erkläre ich euch einfach unter Anführungszeichen, wie man selbst gekochte Saumeisen macht, meine Lieblingsvariante, und dann eine Beilage dazu, zwar Specklinsen. Fangen wir zunächst einmal mit den gekochten Saumeisen an. Für 4 Personen benötigen wir 4 bis 5 Saumeisen, eine Portion Suppengrün, ca. 70 Gramm Rollgerste und etwas Salz. Bei dem Rezept geht es nicht nur rein darum, dass wir die Saumeisen erwärmen und garen, sondern wir machen auch gleich eine wunderbare Suppe daraus. Denn das tolle Nebenprodukt der gekochten Saumeisen ist eine ziemlich kräftige und rauchige Suppe. Ich persönlich mag es echt gern und als Einlage Rollgerste dazu und das ist echt ein Traum, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Okay, wie fangen wir an? Zunächst einmal müssen wir einen Topf mit so gut 1,5 Liter Wasser befüllen und zum Kochen bringen. In der Zwischenzeit können wir mal das Suppengrün putzen, schälen und sobald das Ganze kocht, in den Topf reingeben. Danach geben wir gleich unsere Saumeisen dazu und lassen das Ganze für gut 30 bis 40 Minuten kochen. Kann ruhig ein bisschen kräftiger kochen, muss nicht so leicht dahin blubbern, kann ruhig ein bisschen mehr sein, ist in dem Fall überhaupt kein Problem. Nach den 30 bis 40 Minuten ich sage extra vom Biss, weil Sommeisen werden im Großen und Ganzen immer unterschiedlich groß geformt. Es gibt sie mal kleiner, mal größer. Und natürlich, davon ist die Garzeit abhängig. Aber ich denke, das bekommt ihr toll ins Gefühl, das ist nicht so schwer. Außerdem sind die auch schon ein bisschen vorgegart durch das heiße Räuchern. Also keine Sorge, man isst nichts Rohes, sollte man es zu kurz drinnen haben. Ach, ein kleiner Tipp noch. Gebt nicht gleich zu viel der Saumeisen in den Topf. Saumeisen haben durchaus die Angewohnheit, dass sie während des Kochvorgangs etwas größer werden. Und ja, dann spießt sich's unter Anführungszeichen ein bisschen im Kochtopf. Muss ja nicht sein. Danach, wie gesagt, nehmen wir die Saumeisen raus, ebenfalls das Suppengrün und unsere fleischigen Maiserl, die stellen wir in der Zwischenzeit mal schön warm. Ja, damit wir die Suppe fertig kochen und auch gleich die Beilage haben, also die Einlage haben, geben wir die Rollgerste in den Suppentopf und bei geschlossenem Deckel würde ich sagen, so circa für 30 Minuten kochen lassen. Nach dieser Zeit sollte die Rollgerste schon schön bissfest sein, nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Wenn ihr es lieber ein bisschen weicher haben wollt, überhaupt kein Problem, lasst es einfach ein bisschen länger mit geschlossenem Deckel kochen. Während das so vor sich hinköchelt, können wir unser Suppengrün, unser Suppengemüse nehmen und die Karotten davon, die Peterswurzel und den Sellerie, auch gerne auch die gelbe Möhre, in Stücke schneiden. Nicht allzu klein, aber auch nicht allzu groß. Und wenn dann die Suppe fertig gekocht ist, gibt man das Suppengemüse noch dazu und voilà, fertig ist eine echt toll geschmackige Suppe. Wer möchte, kann das Ganze natürlich noch mit etwas Salz nachwürzen. Saumeisen allein schmeckt natürlich nicht so gut und da habe ich mir gedacht, möchte ich euch noch die Specklinsen genauer vorstellen. Eine von mir persönlich sehr beliebte Beilage. Kann man aber auch super nur zu Semmelknödeln essen, sprich Semmelknödel mit Specklinsen auch super. Okay, für 4 Personen benötigen wir 400 Gramm getrocknete Tellerlinsen, 250 Gramm Speck, 2 Lorbeerblätter, so circa 3 bis 400 Liter Gemüsebrühe, eventuell auch mehr. Das kann man immer so schwer sagen, ich mache das persönlich eigentlich immer nach Gefühl, wenn ich getrocknete Linsen koche. Des Weiteren benötigen wir Essig, Einbrenn, Salz und Pfeffer. Zunächst einmal müssen wir unseren Speck nehmen und klein würfeln. Beim Speck vielleicht noch ein kurzer Tipp. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt auf einen luftgetrockneten Bauchspeck setzen, der ja eher fester ist, sondern einen zum Beispiel Frühstücksspeck, Bacon, Bratenspeck. Also alles, was ein bisschen weich ist, was sich schön schneiden lässt. Wenn wir das dann geschnitten haben, können wir das Ganze bei mittlerer Temperatur in einem Topf zunächst einmal anbraten und mehr oder weniger auslassen. Wenn das schön kross ist und ausgelassen ist, löschen wir das Ganze mit Suppe ab, geben die Lorbeerblätter dazu und lassen es einmal wirklich kräftig aufkochen. Danach kommen die getrockneten Linsen hinein. Wir legen den Deckel wieder drauf, reduzieren die Temperatur. Und so lassen wir es dann für gut 30 Minuten köcheln. Man sollte gelegentlich umrühren, da Linsen leider die Angewohnheit haben, am Boden gerne mal anzubrennen. Und das würde dann den Geschmack des Gerichts ja nicht gerade gut tun. Nach den 30 Minuten nimmt man den Deckel ab und schaut, ob die Linsen schon die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Wenn nicht, Deckel wieder drauf und weiter kochen lassen. Das variiert, was ich mitbekommen habe, sehr stark von der Variante, was ihr an Linsen verwendet. Es gibt da so viele Linsen und das ist wirklich total unabhängig voneinander, wie lange die gekocht werden müssen. Achtet während des Kochvorgangs auch immer darauf, dass genug Flüssigkeit im Topf ist. Die Linsen nehmen natürlich während des Kochvorgangs einiges auf, ja, und dann fehlt es und dann kann natürlich auch passieren, dass es wieder anbrennt. Da kann man ruhig nur mit normalem Wasser nachgießen, muss nicht zwingend eine Gemüsebrühe sein. Haben die Linsen die gewünschte Bissfestigkeit erreicht? Und sollte aber noch zu viel Flüssigkeit vorhanden sein, einfach mal den Deckel abnehmen, vielleicht ein bisschen heißer drehen und das Ganze reduzieren lassen. Zu guter Letzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken und dann noch einbrennen dazugeben, damit das schön eingedickt wird. Und dann kann es im Grunde auch schon serviert werden. Typischerweise wird zu den Saumeisen auch noch ein Sauerkraut gegessen. Ein Rezept hierfür findet ihr in der Folge 7 des Gabelbissen Podcast. Da ging es um Geselchtes. Den Link zum Rezept und zur Folge findet ihr in den Shownotes zur aktuellen Sendung. Und wer gern vielleicht noch mehr außer Specklinsen haben möchte, der kann auch Kartoffeln, Erdäpfeln dazu servieren. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Man kann Salzerdäpfel nehmen, Bratäpfel oder, wenn man es mal anders machen möchte, dem empfehle ich meine kinderleichten Beilagenkartoffeln. Das Rezept dazu findet ihr auch in den Shownotes zur aktuellen Sendung. Jetzt haben wir ja wirklich viel erfahren zu einer wunderbaren Spezialität aus dem hohen Norden. Sollten noch Fragen dazu sein, könnt ihr mich gerne über die bekannten Wege kontaktieren. Mehr dazu erfahrt ihr dann im Abspann. Ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei up.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.